Wie spät ist es jetzt? 1:05. Das haben Sie vorhin schon gesagt. Na, etwas später also. Albert, hör zu. Hören Sie mich? Mhm. Sie fühlen sich noch immer schuldig wegen des Namens, stimmt's? Sie tun mir leid. Sie haben Jean nichts von dieser Frauenfreundschaft gesagt. Sie sind nicht eingeschritten, obwohl Sie nicht daran glaubten, dass dieser Mann sich geändert hatte. Und Sie haben sich öffentlich dafür eingesetzt, dass diese Leute in der Gemeinde zugelassen werden, obwohl sie zu allem Möglichen fähig sind. Sie sind dreckig und verantwortungslos und mindern den Grundstückswert, verwandeln die ganze Gegend in einen Slum. Sie verdrängen den Namen Albert, weil sie nicht aufhören können, immer neue Lügen zu erfinden. Sie wollen, dass dieser Mann gefasst und hingerichtet wird. Sie schützen nicht ihn, sondern ihre eigenen Lügen. 10, 20, 30 Jahre lang haben sie ihrer Tochter Scheiße erzählt, bis sie schließlich ihr eigenes Leben geopfert hat. Und warum? Um aufrechtzuerhalten, was sie selbst nicht mehr glauben. Und woran glauben Sie? Ich? An Gier. Geld, Gier und Rasse. Wenn Sie mich fragen, was die Welt regiert, nichts als Geldgier. Und die heimliche Freude, wenn es einer von den eigenen Leuten schafft. Schwarze für die Schwarzen, Weiße für die Weißen. Christen für die Christen und der Jude für den Juden. Geldgier und Rasse, Albert, da liegst du nie falsch. Und glaub mir, wenn du dich der Wahrheit stellen würdest, hätte ich den Namen in 0, nichts. Der Wahrheit? Sie schulden diesen Leuten nichts. Früher nicht und jetzt erst recht nicht. Aber Ihr Junge... Mein Junge ist ein Opfer der Propaganda, dass er irgendeine Schuld zu begleichen hätte. Die hat ihn erschossen. Und ich habe versagt. Es ist mir nicht gelungen, ihm das alles so klar zu machen, wie es mir klar war. Ich bin 3-mal angetreten für die Prüfung zum Polizeisergeant. Meine Noten waren alle 3-mal in Ordnung, aber ich war ein Itzig. Und meine Streifen haben sie mir schließlich aus reiner Verlegenheit angeheftet. Es ging mir nicht besser als einem Araber, der sich in der israelischen Polizei um Beförderung abstrampelt. Kein Grund zur Traurigkeit. Höchstens, wenn man von ganz oben auf uns hier unten runterschaut. Aber Sie arbeiten für Ruggeri. Sie sind nicht ganz oben. Nicht solange Sie diesen Charlie Ruggeri den Betrieb führen. Stimmt's, Albert? Albert. Stimmt. Ich meine die Zahlungen unterm Tisch für Tunnelbau und Autobahnen und Brücken. Sie sind der Geldbriefträger, was? Mich geht's ja nichts an, aber in deinem Betrieb geht's dir nicht anders als uns, Albert. Wie wär's also mit dem Namen? Clara ist nicht mehr mein Junge. Kein Grund mehr, das alles aufrechtzuerhalten. Du bist jetzt einer von uns. Wenn du dir das eingestehst, kommt dir der Name sofort wieder. Ich weiß auch nicht, was ich verdammt nochmal versuche zu... Komm schon, was wolltest du sagen? Ich weiß, wie weh es tut, Junge. Aber lass mich das kurz noch sagen. An diesem Tag 1945, als zum ersten Mal diese Bilder von den Knochenbergen gezeigt wurden, weißt du noch? Erinnerst du dich? Wie die Bulldozer sie in die Gräben geschoben haben, Arme und Beine standen kreuz und quer raus. An dem Tag bin ich zum 2. Mal geboren worden, Albert. Und ich habe mir immer gesagt, besser du tust es den anderen an, ehe sie dir's antun. Punkt. Was wolltest du also sagen? Manchmal ist Charlie... Ich weiß nicht, warum ich das sage. Raus damit. Genau darum geht's. Was, Charlie Ruggeri? Ja. Seine Tochter hat er zum Geburtstag ein Hotel in Miami geschenkt. Und seinem Sohn einen Hubschrauber und zwei Araberpferde. Er fliegt im eigenen Jet nach London, um Krawatten zu kaufen. Und dann die Plastiktüten. Was? Ja, holt ein paar Leute zusammen und dann hocken die mit Plastiktüten über dem Kopf da, bis sie heiß sind. Vom Kohlendioxid. Sie gehen so weit wie möglich. Und Frauen? Ja. Du auch? Ein paar Mal. Hab damit aufgehört. Kriegt man einen verdammt steifen, was? Praktisch einen Rigor Mortis. Ja. Velasquez? Zuela? Rincon? Martinez? Mercado? Hier, die Platte habe ich gefunden. Ja? Ach, was ist... Tja, nee. Die Platte, da ist er drauf, glaube ich. Wollen Sie sie? Ja, gib mal her. Ist das Ihre Platte, Albert? Lange her, ja. Ein Chor, den ich mal geleitet habe. Ja. Viele Jahre her. Ja, ein Haarschnitt war das damals. Darf ich mal reinhören? Bitte. Ein paar gute Nummern drauf. Legen Sie sie auf, Tjerni. Okay. Das ist eine kleine Entspannung, wer weiß. Warte sowieso noch auf den Gerichtsmediziner. Die Platte ist mindestens 25. Daddy, Mami sagt, ich soll dich fragen. Nein. Nein, das ist nichts für dich. Vielleicht mal später, wenn du älter bist. Ich will es aber hören. Bitte, Daddy, bitte.